Na denn, danke an die Regie. Das klappt ja wieder hervorragend. So, es geht weiter mit einem Crossover-Podcast. Zwei ganz bekannte Podcaster. Ich begrüße die Dotti. Hallo Dotti, grüß dich. Hallo Christian, servus. Na, hast du dich vom Bobfahren erholt? Ja, nicht wirklich. Ich glaube, ich habe so ein paar Schäden zurückbehalten. Achtung, Wortspiel. Ich dachte ja, dass du heute mit dem Bob-Taxi fährst, aber nein. Du hast dir den Kai von Planet Kai dazugeholt. Hallo Kai. Hi. Hi, grüß dich. Servus. Ja, ihr zwei, ich glaube, da brauche ich gar nicht viel reden. Ihr kommt miteinander zurecht und dürft loslegen und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Night of the Pods. Danke dir recht herzlich. Dankeschön, ja. Wow, the Podcaster with the sexiest Stimme. Ah, ist ja ein Traum. Dankeschön. Wird sie nur so bleiben. Ja, jetzt hocken wir hier schon wieder zusammen. Am 1. Oktober 2016 das letzte Mal und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das machen wir noch einmal. Jo, genau. Und so sind wir heute Abend wieder hier. Genau. Schön. Ich habe mal so ein bisschen durchgeblättert bei dir, was du in dem letzten halben Jahr so erlebt hast und was du in deinem Podcast, dem Planet Kai Podcast, so erlebt hast. Mhm. Du hattest ja unter anderem den Amazon Echo bei dir, hast ihn aber wieder zurückgehen lassen und ich glaube, das ist eine ganz interessante. Du bist wieder zu haben. Ja, ich hatte ja den Dot und du hast die Dotti. Ich bin die Dotti. Ich bin vielleicht genauso kompliziert wie dein komischer Amazon. Kann ich bei dir auch rufen, spiel Musik oder spiel das und das und dann spielst du los? Ich glaube nicht. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu kompliziert. Ich mache nicht immer alles, was man mir sagt, weißt du? Okay. Ja, das sollst du auch nicht, weil, na. Unsere Vorredner im vorigen Podcast, die haben gerade über Kicktip geredet. Ich glaube, das haben wir auch drauf. Jo, das haben wir, natürlich haben wir das auch drauf, ja. Sieht zwar nicht so gut aus, das Wochenende für mich. Es hat schon besser ausgesehen heute im Laufe des Abends, aber die Mannschaften haben dann doch nicht so gespielt, wie ich getippt habe. Ich glaube, da gab es sowieso einige Überraschungen. Im Moment liegen wir, glaube ich, alle nicht so gut. Nee. Aber es geht ja noch eine Weile, wir sind ja noch ein bisschen unterwegs. Jo, genau. Momentan bist du aber auf Platz 7 von 13 Kicktippern. Also da bin ich schon Ewigkeiten. Ich gewinne kein Land und verliere auch Gott sei Dank keins. Bin so in der goldenen Mitte gelandet, ja. Aber du bist eigentlich gar nicht so der Fußballfan, oder? Wenn ich es richtig mich erinnere, nicht. Das heißt überhaupt nicht, darf ich auch nicht sagen. Also ich war mal sogar Mitglied beim 1. FC Kaiserslautern und bin da auch mal öfters ins Stadion gefahren, aber mittlerweile geht mir das alles nicht mehr so ab, ja. Wie sieht das bei dir aus? Eigentlich auch nicht. Also auch nicht, ganz ehrlich gesagt, so Fußball war noch nie meine Sache. Ich habe eigentlich erst damit angefangen, als ich vor ein paar Jahren zu so einer Kicktipp-Gruppe eingeladen worden bin. Und dann musste ich mich damit beschäftigen. Dann gibt es auch ein paar Kollegen, die Kicktipp im Büro machen. Und dann habe ich einfach mal mitgetippt und lag gar nicht so schlecht. Und dieses Jahr habe ich ja bei der Hörmupfel die Runde eröffnet und da bist du ja auch mit dabei und wir sind momentan 13 Leute und ich glaube, wir haben es ganz lustig. Ja, glaube ich auch. Also wir haben es schon schön da. Ja. Ja. Und bei der Leser-Challenge. Ja, da haben wir es auch schön. Ja. Auch wenn du immer der Letzte bist. Schade. Naja, aber deswegen hatte ich das ja eigentlich auch angeregt mit der Lese-Challenge. Eigentlich mit dir zusammen, aber ist jetzt halt eben doch was Größeres draus geworden, Gott sei Dank. Weil mir fällt es einfach schwer, mich da im Buch festzuhalten und zu sagen, so, und jetzt lest du weiter. Und wie gesagt, wir haben jetzt das Buch schon gut über die Hälfte durch, würde ich mal sagen. Und es ist zwar so, dass viele vor mir fertig sind, oder sagen wir mal so, fast alle, aber das spornt mich halt eben so an. So, nun, das heißt, jetzt musst du wieder lesen bis Ende des Kapitels, wo wir dann festgemacht haben, das ist schon ganz gut, dass es so ist, wie es ist. Vielleicht sollten wir den Hörern da draußen ein bisschen erklären, worum es hier geht. Ich habe also eine Lese-Challenge ins Leben gerufen und wir lesen gerade Der Rabe von Lionel Davidson. Mhm. Und das Buch ist sehr, sehr zäh. Also wir haben so ein paar kleine Probleme damit, das mit viel Engagement und Lust überhaupt zu lesen. Aber wir pushen uns gegenseitig. Wir sind momentan, glaube ich, 10 Leute, die das jetzt durchziehen. Und es gibt immer wieder einen, der wieder was Nettes und Tolles entdeckt in dem Buch oder irgendeinen Vorteil eben herauskehrt, um uns andere wieder zu pushen. Und jetzt langsam kommen wir in einen Bereich, wo es wirklich interessant wird. Es geht da also um eine Forschungsstation, die mitten im Eis in Sibirien liegt. und wo sich geheimnisvolle Dinge zutragen. Und eben jetzt diese Etappe kamen wir jetzt in einen Bereich, wo es interessant wurde. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass der Kai dieses Mal ein bisschen schneller liest, damit wir endlich vorankommen. Ja, es muss halt eben immer jeder auf mich warten, ja. Aber es ist ja auch so, dass es auch, ich sag mal, viel, viel mehr Spaß macht, das Buch gemeinsam zu lesen in unserer Challenge. Weil da kommen so Sachen zum Beispiel raus, wie dass jemand eine Karte auf Google Maps erstellt, wo die einzelnen Orten spielen, von wo nach wo die Reise geht und so weiter. So eine Arbeit würde ich mir nie mit einem Buch machen, dass ich selbst lese oder so. Aber sind halt eben Leser dabei oder Mitglieder dieser Lese-Challenge, die sich die Arbeit machen. Und das finde ich echt super klasse. Mhm. Ein paar von uns haben auch schon einen gemeinsamen Podcast aufgenommen und haben uns mal über das Ganze unterhalten und haben auch ein bisschen Feedback dazu bekommen und auch die Aufforderung, doch nochmal so eine Folge rauszuhauen, wenn wir kurz vor dem Schluss des Buches sind. Und das werden wir uns auf jeden Fall mal überlegen. Ja, da ärgere ich mich eigentlich noch, dass ich nicht dabei war. Das war nämlich eine sehr schöne Aufnahme, die sehr lustig geendet hat. Ja, das stimmt. Alter. Alter. So. Dieses Alter habe ich übrigens inzwischen als Klingelton abgespeichert. Echt? Und auf meinem Tablet installiert. Und jedes Mal, wenn jetzt eine Twitter-Nachricht reinkommt, dann höre ich im Wohnzimmer Alter. Ja, spitze. Na, aber wie gesagt, man sieht so, was so alles so jetzt aus dieser Challenge schon rausgewachsen ist eigentlich. Also ja, finde ich schon super. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und dann hast du aber nicht nur den Amazon Echo gehabt, du warst auch in aller Munde, als du von deinem Gefrierbrand erzählt hast. Ja, ja. Letztes Jahr. Was sich da am Weihnachtsmarkt in St. Wendel zugetragen hat, gell? Genau, ja. Du hast festgestellt, dass es dich doch an manchen Stellen frieren kann, wo du es nicht vermutet hättest. Ja, ist so. Sollte man nicht meinen, aber ich weiß auch nicht, warum es so ist und wieso es gerade jetzt so ist, aber naja, vielleicht ändern sich so die Stellen, an denen man friert, mit dem Alter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wer die Folge vom Kai nicht gehört hat, unbedingt anhören. Ich habe wirklich auf dem Boden gelegen vor Kringeln, vor Lachen. Ja. Naja, muss auch mal sein. Ich meine, ist man dann auch am Überlegen, wenn man die Podcast-Folge aufnimmt oder so, sollst du das jetzt bringen oder machst du es besser nicht? Aber manchmal, naja, ist halt eben, muss manchmal halt eben raus, einfach fertig. Ja, aber das macht ja ein Personal Podcast ja auch aus. Ja, genau, so Hörer wie sich so andere Podcasterinnen waghalsig in Tiefen und Schluchten hinabstürzen, ne, liebe Dotti. Oder was meinst du? Wie heißt das Ding da, dieser Kick, dieser Alpspitz-Kick oder wie hieß der? Ach, den meinst du? Ja, der war auch nicht schlecht. Das haben wir hier in Nesselwang, so eine Art Zipline. Und da wird man in einen Haken eingehängt und dann rauscht man an einem Stahlseil entlang in die Tiefe. Und hier in Nesselwang, in Fronten war es, Nesselwang war es, glaube ich, da ist es relativ abenteuerlich. Es geht richtig heftig runter, 100 km/h irgendwas in dem Dreh herum. Und da kann einem schon mal die Luft wegbleiben. Das war schon lustig, ja. Das glaube ich, ja. Aber die Luft ist mir auch vor 2 Wochen weggeblieben, als ich mit dem Viererbob gefahren bin. Ja, und das du bist dann ja auch. Was bringt dich dazu, sowas zu machen? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, so, ich fahre jetzt, was weiß ich, in Europa-Park oder in Disneyland oder keine Ahnung, Phantasialand und gehe da jetzt auf die wildesten Achterbahnen oder so. Brauchst du diesen Kick oder? Nein, überhaupt nicht. So ein Typ bin ich gar nicht. Diesen Kick für den Augenblick? Ja. Oh, wo war das? Wo war das? War irgendein Lied. Weiter. Ja. Aus meiner Jugend oder so. Ja, ich glaube auch aus meiner Jugend. Also irgendwoher kenne ich den, aber ich komme jetzt nicht drauf. Ja, nee, eigentlich bin ich so gar nicht der Typ. Ich bin eigentlich eher ein ruhiger. Ich fahre auch nicht Achterbahn. Ich mag überhaupt nichts, was irgendwie aufregend ist. Ja, aber du fährst keine Achterbahn, aber die Dinger hier, da machst du einfach mit, oder? Erzähl mir mal, warum, wieso, weshalb. Ich würde jetzt gerne sagen, dass da so ein bisschen sogar der Personal Podcast schuld ist, dass ich solche Dinge mache. Okay. Seitdem ich Personal Podcast mache, lasse ich mich doch manchmal zu Sachen animieren, wo ich sonst vielleicht nicht machen würde, wo ich dann sagen würde, oh, und langweilig und kostet was und nein und so. Mhm. Aber wenn ich dann wieder denke, oh, da habe ich dann was zu erzählen und meine Hörer kriegen dann was auf die Ohren. Ja, deswegen gehe ich auch vor die Tür, wenn es draußen kalt ist, weißt du? Siehst du? Genau das. Die gleiche Ambition, genau. Ja. Und ja, bei dem Rennbob, da waren wir halt dann im Herbst, sind durch Zufall dort vorbeigekommen, haben uns dann nur angeschaut und haben gesagt, das müssen wir auch machen. Richtig nachgedacht habe ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich würde es auch nicht wieder machen. Ja, das ist wie bei mir so, Freefall Tower würde ich auch nie wieder machen. Freefall Tower, Tower of Terror kenne ich. Freefall Tower wird dann ja, etwas so, ähnliches so, sein. Ja, so hier im Phantasialand oder auch in dem Holiday Park, was bei hier um der Ecke ist, so, weiß ich, keine Ahnung, 70 Meter hoher Turm, wirst du dann hochgeschossen und fallen gelassen. Mhm. Und wieder, also, bevor du aufschlägst, wirst du wieder abgebremst. Ja. Würdest du nicht machen oder würdest nee, du würde nicht ich nie wieder machen? Ich habe es einmal gemacht und habe gemeint, ich muss auf dem Ding hier, sterbe ich den Heldentod, weißt du? Oh, Hauer. Ja, nee, würde ich nie mehr machen. Was war das für ein Gefühl? Ist dir im Magen hochgekommen? Ja, dieses Gefühl, wenn du fällst, weißt du, wenn so alles, ich weiß, bist du mal Fallschirm gesprungen oder so? Nee, noch nicht. Nee. Aber ich denke mal, da ist es dasselbe, dieser freie Fall, diese ja fast Schwerelosigkeit, wo sich dann alles, bei mir fing dann alles an zu kribbeln und um Gottes Willen, das ist eine Katastrophe. Aber das muss doch ein irres Gefühl sein. Nee, dieser absolut Kick, nicht, also nee. Da gibt es schönere Gefühle, du. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Na, so eine Zotter-Schokolade zum Beispiel ist weitaus schöneres Gefühl wie so ein Freefall. Jetzt kommt der Werbeblock. Naja, gehört halt eben ja auch zur Lese-Challenge dazu, ne? Ja, das stimmt. Wir lesen nicht ohne eine schöne heiße Schokolade von Zotter. Genau. Ja. Ja. Aber das ist nicht das Einzige, was ich letztes Jahr erlebt habe. Also wir machen dann auch so harmlose Sachen wie einen Dia-Vortrag besuchen. Mhm. Da haben wir zum Beispiel einen angeschaut mit dem Bulli von Istanbul ans Nordkap. Das war ganz spannend. Mhm. Oder ich folge mal einer Einladung von den Wikipedianern, die bei uns hier im Allgäu aktiv sind. Und die hast du doch, glaube ich, da in München auf dem, was war das? Sag mal schnell, hast du die da nicht kennengelernt irgendwie? Diesen? Das Subscribe meinst du? Ja, genau. Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Ich hatte letztes Jahr mit dem Jörn Schaar zusammen ein Hörertreffen hier unten bei uns im Allgäu. Und da ich einen über Twitter eingeladen habe, mit dem ich dann über Twitter regen Kontakt hatte und der bei Wikipedia ist, habe ich ihn doch gebeten, vorbeizuschauen und habe ihn kennengelernt, den jungen Mann. Und als Gegeneinladung hat er mir eben dann die Einladung ausgesprochen, doch mal auf dem Wikipedia-Treffen aufzutauchen. Cool. Und das war dann auch mal ganz spannend. Und das sind dann natürlich auch so Themen, wo man mal in einem Personal-Podcast erzählen kann. Ja, genau. Und das finde ich eben das Schöne. Wir sind nicht so an Strukturen festgehalten wie irgendein Themen-Podcast, der jetzt über Technik redet oder so, sondern wir können eben erzählen und berichten, wo uns der Mund gewachsen ist und ja, vor allen Dingen beim Personal Podcast musst du ja auch keine große Recherche, sage ich mal, betreiben. Wie jetzt, du hast ja eigentlich erlebt, das, was du erzählst. Es ist ja das, was dir passiert ist oder was du gemacht hast oder so. Musst du ja nicht groß noch irgendwas suchen oder so, würde ich mal sagen. Ja, aber wenn ich zum Beispiel, was kommt denn noch, so eine Pferdeschlittenfahrt gemacht habe, dann möchte ich den Hörern dann schon erzählen, wie lange die gedauert hat, wie weit die war, was das für Pferde waren, die vorne dran hingen. Oder, ja gut, aber solche Sachen. Ja, aber nicht so, wie wenn du jetzt da themenspezifiziert wärst. Nein, das nicht, aber ich möchte Ihnen schon ein paar Hintergrundinformationen geben. Ich passe dann auch wesentlich besser auf, als wenn ich jetzt privat unterwegs bin. Die Star Trek-Ausstellung, die ich in Friedrichshafen angeschaut habe, normalerweise wäre ich da ziemlich kopflos durchgelaufen wahrscheinlich. So habe ich mir dann doch die ein oder andere Sache notiert, wo ich dann eben meinen Hörern dann erzählen kann, was einfach ein bisschen Content, das mache ich dann schon. Das muss dann schon sein. Aber du erzählst eigentlich eher so, was deine Woche so bringt. Also es ist ja dein aktuelles eigentlich eher, oder? Ja, genau. Alles, was so passiert ist. Also nicht alles, aber... einiges. Da hatten wir ja letztes Jahr bei Night of the Pod schon das Thema, du würdest aber jetzt nichts erzählen, was irgendwie auf der Arbeit passiert. Nee. Also ich kann erzählen, dass ich beim, keine Ahnung, Bleistift aufgebrochen habe oder so, ja. Aber nichts, ja, von meiner Arbeit hier selbst kann ich nichts erzählen. Du hast diese Woche etwas gepostet auf Twitter, ein Bild von einem Kuchen, oder Marco vom Kastenfisch und ich fälschlicherweise angenommen haben, dass das ein Mettbrötchen war. Bitte, ja, was aber ich weiß auch nicht, wie er da drauf kommt, dass das ein Mettbrötchen gewesen ist. Das war ein Kuchen, der war rot gefärbt, würde ich mal sagen. Was man halt eben so, ich meine, du arbeitest auch im Büro. Bei euch wird auch, also bei euch wird ja mehr gefeiert wie bei uns, wenn man das mal so festhalten. Bei euch gibt's ja sogar Bier. Keine Ahnung, weiß ich nicht, die Kollegin hat halt eben den Kuchen eingefärbt irgendwie. Warum? Er schmeckte ganz gut, also Augen zu und durch. Solange er nicht blau ist. Sehr rosa und sehr viel süß sah das aus. Ja, aber du musst ja, ich habe ja auch nur ein kleines Stück gegessen. Bist du nicht gerade auch am Abnehmen oder am Versuch des Abnehmens? Ja, so viel abzunehmen ist da eigentlich gar nicht mehr. Also so 5 Kilo weniger wären ganz okay, aber ja. Sonst bin ich ganz zufrieden. Also ich mache das, was ich mache, meinen Sport eigentlich nur, damit es nicht mehr wird und damit ich fit bleibe, sag ich mal. Das hört man deiner Stimme an, dass du fit bist. Naja, ich meine, wenn man halt eben Sport macht und dann nass gebadet, nass geschwitzt aus dem Fitnessstudio in die Kälte geht, bleibt sowas halt eben nicht über. Was mich gewundert hat, dass du mit langen Hosen im Fitnesscenter schuftest. Also da wäre mir ehrlich gesagt viel zu warm. Naja. Ja, wieso zu warm? Na, ja, wenn du dich da bewegst, ich würde doch in ein Shirt und kurze Hosen. Ja, ich habe ja keinen Pullover an, ich habe nur ein T-Shirt an. Ja, aber die langen Hosen, das was geht gut? Ja, bis jetzt hat es noch keine Probleme gegeben. Und hast du jetzt schon was abgenommen durch das Fitnesscenter? Nee, eigentlich nicht. Ach so, und dann kommt hinterher wieder Kuchen, sehr schön. Ja, das ist die Pest. Ja. Ich habe mal ganz erfolgreich abgenommen mit Trennkost, das heißt keine Kohlenhydrate mehr essen. Ja. Das kann im Moment nicht funktionieren. Wir haben nämlich in unserer Kantine, hat der Chef gewechselt, der Küchenchef, und der macht jetzt neue Gerichte und die kann man leider nicht mehr so trennen. Also beim Vorgänger konnte ich öfters mal hingehen und sagen, bitte nur das Putensteak und das Gemüse, lassen Sie die Kartoffeln, den Reis oder die Nudeln eben weg. Mhm. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr. Der kocht so ein Durcheinander, da kann ich nicht einfach mal sagen, lassen Sie die Kartoffeln weg, weil sonst würde ich nur noch mit dem Fleisch da sitzen und das funktioniert leider nicht. Okay. Aber das hat mir sehr gut geholfen. Also da habe ich innerhalb kürzester Zeit viele, viele Kilo verloren und kann es auch halten, wenn ich ein bisschen drauf achte. Und naja, gut, ich sag mal, ich habe ja auch vor, ach Gott, wann war denn das? 2000, weiß ich nicht, 16? War es letztes Jahr? Nee, schon länger her, glaube ich, oder? Ich bin ja auch von 110 Kilo runter auf 92. Lang vor der Ricke der EC-Challenge. und ja, gut, jetzt habe ich keine 92 mehr, jetzt habe ich 97 Kilo drauf. Okay. Da kamen irgendwann mal die Weihnachten dazwischen. Nee, das ist schon 2 Weihnachten. Das war dann 2015, wo ich da angefangen hatte, im Februar genau. Also jetzt ungefähr seit 2 Jahren, wo ich dann auch etwas auf die Ernährung achte. Mittlerweile nicht mehr so viel wie am Anfang. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. So, bei den Chips vorbeilaufen, das geht nicht. Und ja, im Büro ist halt eben, da bringt jeder mal was mit und dann willst du ja auch nicht Nein sagen. Und ich meine, du kennst das ja auch, wie das so ist. Und vorher war ich im Außendienst, da hat ja niemand was mitgebracht. Ja. Naja, da hast du halt eben woanders die Fallen gehabt. Aber gerade Außendienst könnte ich mir vorstellen, dass man dann doch mal irgendwo stehen bleibt und einen Döner reinhaut oder bei McDonald's stehen bleibt oder so. Hast du nicht gemacht? McDonald's ja, aber nur Kaffee. Also ich war letztens mal nochmal im McDonald's und wann war das? Ich glaube, ein Monat oder 2 her. Und ich habe mich so drauf gefreut eigentlich. Und dann gehst du da raus und hast gegessen und es ist richtig schlecht irgendwie, war es mir dann. Mhm. So, naja. Ja. Aber wie gesagt, ich bin, wenn jetzt da 5 Kilo weniger wären, okay, aber wenn nicht, ist halt eben nicht. Aber du machst doch die Schritt-Challenge mit, oder? Aus der Kick-Tipp-Gruppe. Ja, das geht ja automatisch über die Apple Watch, glaube ich, so irgendwie. Ja. Ah, aber du lässt dich nicht anspornen. Ich kriege in meinem normalen Tagesverlauf kriege ich so 8000 Schritte dahin. 10.000 soll man ja angeblich machen. Gut, dann gehe ich montags, mittwochs, freitags noch ins Gym und ja, in der Normal, also jetzt, wo ich krank war, natürlich nicht, aber ja. Mhm. Also ich habe heute nach anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder Runtastic-App gestartet. Mhm. Du hast aber auch keinen Fitness-Tracker oder so, ein Fitbit oder sowas, du? Nee, ich hatte mal kurzzeitig einen ausgeliehen, um es einfach mal auszuprobieren, ob ich mich davon unter Druck setzen lasse, denn das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, denn ein Druck soll das nicht sein, finde ich. Und fand es dann aber ehrlich gesagt gar nicht mehr spannend. Ich habe es im Urlaub ausprobiert, da ist man viel gewandert, da hat man locker mal 30 Kilometer, 25 Kilometer am Tag gehabt. Und da fand ich das schon interessant und schön. Aber als ich dann wieder bei der Arbeit war und festgestellt habe, dass ich am Arbeitsplatz nur 5000 Schritte jeden Tag fertig kriege, abends dann nach Hause komme und dann wirklich keine Lust mehr habe, da muss ich ehrlich sagen, das treibt mich nicht an. Also, echt? Also mich hat es, also ich hatte mir damals den Fitbit gekauft hier, 2015, und also mich hat das schon angespornt, wenn dann so eine Challenge war oder so und jetzt fehlen mir hier noch 1000 Schritte, jetzt gehe ich mal nochmal schnell raus oder so. Also das hat mir schon sehr geholfen, auch zu sehen, was weiß ich, jetzt habe ich 8000 Schritte gemacht über Tag, jetzt machst du noch 2000 Schritte, damit du deine 10.000 voll hast oder ja, schon. Ja, hat mich schon angespornt, sag ich mal. Ja. Nee, das ist kein Ziel für mich. Also ein Ziel für mich müsste jetzt sein, keine Ahnung, ein Geocache, wo ich weiß, dass ich laufe. Von A nach B zum Beispiel laufen. Ja. Genau, richtig. So ein Ziel, das müsste ich haben, dann würde ich rausgehen. Aber sonst nicht. Aber heute habe ich auch 12,5 Kilometer. Nein, falsch, ist falsch. Was habe ich hier heute? 7,8? Ja, 7,8, genau. Ja, ist doch in Ordnung. Ja. Klar. Wir hatten herrliches Wetter, wir haben noch ein bisschen Schnee bei uns liegen, die Sonne hat gescheint. Ich habe dann ein Bild gepostet bei uns im Chat und da wurde ich auch ein bisschen beneidet, dass wir hier in den Bergen so herrliches Wetter zurzeit haben. Wie sieht es da bei euch aus? Du bist in Flussnähe und wahrscheinlich neblig, oder? Die Woche jetzt hatten wir auch richtig super Wetter gehabt eigentlich. Es war zwar jetzt nicht warm oder so, also ja, es waren schon, was weiß ich, 5, 6 Grad plus oder so. Und ich habe auch die Woche, wie ich auf der Arbeit mal in der Mittagspause eine Runde spazieren war, habe ich die ersten Kraniche gesehen, zurückkommen aus Afrika. Also die fliegen bei uns immer so quer rüber und dann kann man sagen, jetzt geht so langsam wieder den Berg hoch mit wettertechnisch. Jo. Wird ja auch langsam Zeit. Jo, genau. Na, das kann man wirklich sagen. Also wie die Kraniche, also bei uns sagt man ja Halgänse dazu, also ganz im Plattdeutschen oder im Dialektalleben. Wie die letztes Jahr weggegangen sind, dann hat es auch nicht mehr lang gedauert, dann ist es richtig kalt geworden teilweise. Mhm. Also da kann man sich schon irgendwo drauf verlassen. Also was die Oma früher gesagt hatte, wenn jetzt da hier die Kraniche durchziehen, jetzt gibt's Winter, das ist heute auch noch so, ja. Und umgekehrt, wenn sie wieder zurückziehen, dann gibt es Frühling? Dann gibt es Frühling, ja, genau. Okay. Na, dann haben wir ja die Hoffnung, dass das so weitergeht. Da kannst du dich drauf verlassen. Was machen deine Urlaubsplanungen? Wie sieht es da dieses Jahr aus bei dir? Naja, ich großen Urlaub mache ich nicht. Ich fahre auf die Hütte von, Hüttengaudi hier von den drei Burgonen, wo die Verena vom Ratinger immer veranstaltet, da fahre ich hin und da werde ich danach noch ein paar Tage in Bad Tölz sein, mich mit dem Klaus treffen und noch dem einen oder anderen, genau. Und bei dir? Wir wissen noch gar nicht, was wir dieses Jahr machen. Wir wollten ja eine E-Bike-Tour machen, aber da du hattest doch da irgendwie von, wo war das, nach oben? Von Eltville aus am Rhein, durch den Hunsrück und dann an der Mosel entlang wieder zurück. Das war der Plan. Wir hatten dann 9 Tage Zeit dafür und wollten das im Mai machen. Wie weit wir, ob das jetzt noch aktuell ist, ob wir das hinkriegen, wissen wir nicht. Wir haben jetzt hier zu Hause ein paar Probleme und da wissen wir nicht, ob wir da weg können oder eben nicht. Aber im Hinterkopf ist es auf jeden Fall noch. Und vielleicht im Herbst möchte ich auf jeden Fall auf Rügen mal wieder. Oh, ja. Lieblingsinsel. Okay. Und das kannst du sicherlich verstehen, weil du bist ja auch ein Inselfan. Ich war noch nie auf Rügen, aber ich bin auch ein Inselfan, ja. Ich war zwar noch nicht auf so vielen Inseln, aber Nord-Ostsee, weiß nicht, ich war noch nie an der Ostsee, aber ich kann, ich denke mal, so viel anders ist es ja nicht wie die Nordsee. Es zieht mich schon sehr da hoch, ja. Aber das ist ja nicht. So. Was ist das Besondere an den Inseln? Ich meine, man kann sich ja auch ein bisschen eingesperrt fühlen, wenn man dort Urlaub macht. Überhaupt nicht. Gut, ich meine, wie das jetzt mittlerweile, ich habe 10 Jahre im Außendienst gearbeitet, das heißt, ich habe 10 Jahre lang täglich, keine Ahnung, 300, 400 Kilometer Autobahn gefahren. Und wenn du dann mal in Urlaub fährst und brauchst kein Auto, also wenn ich auf die Insel gefahren bin, hier Borkum war ich ja eigentlich immer, bin ich auch immer mit Zug gefahren und dann beginnt praktisch der Urlaub schon am Bahnhof. Und auf der Insel fahren ist dann eh nicht angesagt und jetzt so wie ihr, sag ich mal, von A nach B fahren und von da nach da und das wäre nichts für mich. Also. Mhm. Ja, und ich meine, ich war letztes Jahr auf Borkum und habe auch in 7 Tagen 110 Kilometer auf der Insel abgelaufen. Also machen kann man da schon einiges. Mhm. Ja, und jetzt bist du ja auch ein Tee-Fan und das gibt es ja da oben auch reichlich. Das gibt es da oben auch, ja. Auch entgegen. Hast du dieses Tee-Lernen durch deinen Inselurlaub kennengelernt oder war das schon vorher da? Nee, eigentlich, ja, ich habe auf dem Borkum-Urlaub ja auch schon mal so eine Teezerung, so eine Ostfriesland oder ja, so wie die halt eben da oben ihren Tee trinken mitgemacht. Oh, cool. Aber so richtig zum Tee kam das eigentlich erst mit dieser Tea Time, die ich dann bei mir im Podcast veranstaltet habe. Ja. Und früher eigentlich, ja, letztlich Pfefferminztee und Früchtetee und sowas, ja. Aber jetzt Schwarztee und Schwarztee, grüner Tee und bitte? Mit Milch? Ja, ja. Schon, ja? Ja. Okay. Schmeckt ganz anders wie ohne. Ja, ich kenne es jetzt vom Rooibos. Also Schwarztee mag ich nicht. Das ist mir, obwohl, ich könnte es mal probieren. Ich habe früher auch keinen Kaffee getrunken und habe es mir auch erst angewöhnen müssen. Mhm. Und deswegen habe ich auch Schwarztee abgelehnt, aber ich könnte es mal probieren und das vielleicht. Also Kaffee trinke ich auch mit Milch und Süßstoff. Aber im Tee trinke ich keinen Süßstoff. Mhm. Nur, also im Schwarztee dann Milch und grüner Tee und alles andere ganz normal. Mhm. Ja. Also ich trinke hauptsächlich Kräuter und Rooibos-Tee und den Rooibos-Tee, den trinke ich dann auch mit Milch. Das ist wirklich ganz, ganz anderer Geschmack, wenn man ein bisschen Milch reintut. Ja. Wesentlich besser, ja. Ja, das macht schon, ist schon gut. Ja. Gibt es irgendeine Spezialität, die man dort oben essen muss? Ich meine, außer Fisch? Auf Borkum würde ich dir Windbeutel empfehlen. Echt? Ja. Das ist schon so eine Spezialität von denen da oben, ja. Okay, da käme ich jetzt überhaupt nicht drauf. Also so richtig so doch, also ohne Deckel, Sahne dazwischen. Und Eis natürlich, ja. Und beschwipste Rosinen oder sowas. Oder gut, Rosinen ist halt eben nicht jeder seine Sache, aber da gibt es so, auf Borkum gibt es so eine kleine Teestube, weiß gar nicht, wie die jetzt damit heißt. Das ist alles sehr, sehr altertümlich eingerichtet. Noch so, ja, so eine alte Couch und altes, also alles alt, alte Lampen, alter Tisch, altes Geschirr und so weiter. Ja, und wenn ich dann dort bin, also einmal muss ich da mindestens hin trinken und nehme mir dann so einen Ostfriesentee und ja, und so einen Windbeutel halt eben dazu. Mhm. Ja, sehr lecker. Du bist auch ein Fan von Leuchttürmen. Ja, auch das. Deswegen also, zieht es mich ja da so hoch. Durch und durch. Ja. Sehr schön. Ja, das Meer, das ist schon was ganz Besonderes. Also da zieht es uns als Allgäuer mit den Bergen und so auch immer wieder hin. Und es ist ein ganz anderes Licht dort oben. Ich war mal in der Nähe von den Halligen. Da möchte ich auch unbedingt mal ein bisschen länger Urlaub machen. Da ist nochmal ein ganz, ganz anderes Licht als in allen anderen Gegenden. Ja, wo du gerade sagst, so Hallige oder so. Da steppt ja wirklich nicht der Bär oder so. Mhm. Ne? Aber ich könnte mir da mal vorstellen, so 2-3 Tage mal auf so eine Hallig. Ja. Warum nicht? Oder auch mal allein auf dem Leuchtturm. Würde auch gehen. Gibt es ja auch, wo du übernachten kannst und so. Also das würde ich schon mal machen. Stell dir mal vor, du sitzt da oben in dieser Wärterkammer oder Leuchtturm, Wärterzimmer oder wie man das auch immer nennt und kannst dann in deinem Raben drin lesen und so. Und das ist schon cool. Nein, nicht unbedingt im Raben, aber. Naja, jetzt als irgendein Buch oder keine Ahnung, stellst dich mit dem Fernglas dahin und guckst die Schiffe und so. Das ist schon klasse. Ja, das holt einen schon runter. Mhm. Ja, Schiffe bin ich ja auch ein Riesenfan. Erstens Schiffe gucken und zweitens auch Schiffe fahren und das entschleunigt ungemein. Das war kein Schiff. Ja, die muss mal die Trompete ölen. Da hätte jetzt eigentlich ein Schiffshorn kommen können. Ja, genau. Ja, Schiffe gucken. Du warst ja auch mal hier Kreuzfahrten und so unterwegs, ne? Mhm, Haben wir mal gemacht, richtig. Ostseekreuzfahrt war mal sehr, sehr schön. Da haben wir wirklich jeden Tag an einer schönen Destination gehalten und du hattest immer dein Hotelzimmer und deinen Koffer mit dabei und musstest nicht immer packen. Ja. Und das war wirklich sehr schön und kann ich jedem nur empfehlen, wenn man mit Schifffahren anfangen möchte. Die Ostsee ist nicht so hibbelig und nicht so unruhig wie die anderen Meere. Und, ja, und rundherum ist Land, da kann man immer wegschwimmen, wenn es mal so. Naja, wenn es mal hart auf hart kommt, ich glaube, das hilft dir dann auch nicht mehr. Ich glaube auch nicht. So. Oh, war ihr das Lieben, jetzt das die Trompeten. Mensch, jetzt waren wir so schön im nichts. Redefluss hier. Ja, genau. Können wir noch Zeit nachkaufen? Ihr könnt nachher um 22.30 Uhr euch anhören, wann die nächste Night of the Pod ist und dann euch auch wahrscheinlich recht schnell wieder anmelden. Ja. Ja, es hat Spaß gemacht mit euch beiden. Man hat es gemerkt, ihr könntet noch 3 Stunden reden. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir danken euch für die angenehme und tolle halbe Stunde. Habt noch weiter Spaß beim Lesen. Ihr geht ja jetzt gleich wieder aufs Sofa und lest. Ich denke mal, heute hören wir noch ein bisschen. Heute wird noch gehört, sehr löblich. Ja, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal, kann ich nur sagen. Jo, danke schön auch ans komplette Team von euch für eure Arbeit. Habt ihr toll gemacht. Ja. Genau. Tschüss. Ciao.